Hans Habe setzte in seinen Sendungen von Radio Luxemburg auch auf Emotionen. Er wollte nicht nur an den Verstand seiner Hörer appellieren, sondern auch Gefühle ansprechen. Wie bei dem Interview mit einem deutschen Ehepaar, das durch die Amerikaner wieder zusammengeführt worden war. Wir sind in einem Kriegsgefangenenlager hinter der Aachener Front. Vor uns steht ein Soldat, der das Glück hat, in Aachen gefangen genommen worden zu sein und der uns gebeten hat, seine Frau, die einige Kilometer von Aachen lebt, nochmal vor der Weiterführung ins nächste Lager sprechen zu können. Wir haben sofort Leute weggeschickt mit Wagen und haben das große Glück gehabt, seine Frau zu Hause anzutreffen. Sie ist hier angekommen und kann nun ihren lieben Mann nochmal einige Stunden sehen. Beide machen einen vergnügten Eindruck, was man vielleicht auch verstehen kann. Sie kam mit einem großen Paket an und ich muss sie jetzt erst fragen, weil er noch beim Essen ist, von welchen schönen Gebäcken sie mitgenommen hat. Und ich gebe mal jetzt das Wort der Frau Wert. Frau Wert, sagen Sie mal, was Sie innerlich empfinden und ob Sie sich freuen, dass Ihr Mann da ist. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie mich eben abgeholt haben zu Hause und dass ich auch da war. Und ich bin jetzt glücklich, meinen Mann hier angetroffen zu haben. Es geht ihm sehr gut und ist in sehr guter Verpflegung hier. Und in guter Hände. So, Herr Wirth, jetzt nehmen Sie mal Ihre Frau weg vom Mikrofon und sagen Sie mal ein paar Worte. Auf meinen Wunsch hin hat man meine Frau zu sehen, haben die Amerikaner in liebenswürdiger Weise meinen Wunsch entsprochen und meine Frau abgeholt und ich bin bin jetzt in der glücklichen Lage, meine Frau begrüßen und umarmen zu können. Herr Wirth, Sie können nun Ihrer Frau, wie lange haben Sie sie nicht gesehen? Ich habe meine Frau 8 Wochen nicht mehr gesehen. 8 Wochen nicht mehr gesehen, das ist auch eine ganz lange Zeit, gerade in 8 Wochen, in denen viel passiert ist. Aachen war eingeschlossen, Ihre Frau wusste nicht, leben Sie noch, leben Sie nicht. Jetzt weiß Ihre Frau, Ihr Mann steht vor ihr und was kann nun noch passieren? Nichts mehr. Bald werden Sie wieder bei ihr sein und das sehe ich aus den glücklichen Gesichtern. Ich freue mich jedenfalls, jawohl, dass wir diese schöne Stunde für Sie noch bereiten konnten. Um der deutschen Bevölkerung in den besetzten Gebieten die Angst vor den amerikanischen Soldaten zu nehmen, vor Racheakten oder Vergewaltigungen, wurde in fast allen Interviews betont, wie korrekt sich die GIs benommen hatten. So berichteten am 24. Oktober 1944 zwei Mädchen aus Aachen über ihre ersten Tage mit den Amerikanern. Wie schön, dass ich dich hier treffe. Wie ist denn das gekommen? Wie seid ihr denn hier in das Lager gekommen? Ja, liebe Else, was soll ich dir da viel erzählen? Erstmal haben wir uns, nachdem der Artilleriebeschuss anfing, in Stollen verzogen und wir waren 4 Tage da, als die ersten amerikanischen Truppen einzogen. Natürlich sahen wir diesem Einzug erstmal mit gemischten Gefühlen entgegen, denn man hatte uns ja erzählt, was mit uns geschehen würde, wenn die Feinde kämen. Aber wir haben gar nicht gespürt, dass Feinde kamen, sondern die Amerikaner haben sich uns gegenüber als Freunde benommen. Unser Stollen lag unter Beschuss. Es war zwar nur ein Erdstollen, der in einen Hügel reingetrieben worden war. Und wir lebten da wie die Zigeuner, denn es war nur Sand und so weiter. Und wir waren froh, dass die Amerikaner kamen, denn wir dachten uns gleich, dass sie uns helfen würden. Und er lag nachher unter deutschem Beschuss und wir hatten schon einige Verwundete. Da kamen Amerikaner mit 2 großen Lastwagen und holten uns raus, wie sie sagten, zu unserer eigenen Sicherheit. Und wir sahen das auch vollkommen ein. Sie waren sehr höflich und sehr nett zu uns. Sie gaben uns Lebensmittel aller Art und wir wurden so auf Lastwagen zu einem Örtchen, das in der Nähe von Aachen lag, gefahren. Und sie waren sehr nett zu uns.